another good morning from Brazil. Und ein weiterer guten Morgen aus Brasilien. I just want to finish up this thought before we go to the next verse. Ich möchte nur noch diesen Gedanken zu Ende bringen, bevor wir zum nächsten Vers kommen. And that's verse 11. Und das ist Vers 11. His thoughts and secrets are only fully understood by his spirit, the spirit of God. Seine Gedanken und Geheimnisse werden nur von seinem Geist, dem Geist Gottes, vollständig verstanden. So think about it. Also denk darüber nach. That means without the Holy Spirit, there is no way you can ever fully understand Jesus. Das heißt, dass du Jesus ohne den Heiligen Geist niemals ganz verstehen kannst. Because Jesus is the secret of God. Denn Jesus ist das Geheimnis Gottes. He is the mystery of God. Er ist das Mysterium, das Rätsel Gottes. He was hidden. Er war verborgen. So we need to learn to really cooperate closely with the Holy Spirit. Wir müssen also lernen, wirklich eng mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. You know, I remember so well when I was in my late teenage years. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich in meinen späten Teenagerjahren anfing. And I began to understand this important truth. Diese wichtige Wahrheit zu verstehen. Of the importance of really being always filled with the spirit of wisdom and revelation. Wie wichtig es ist, wirklich immer mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung erfüllt zu sein. And it was really a strange moment. Das war ein wirklich seltsamer Moment. I remember that I had this humongous, deep, deep, deep desire. Ich erinnere mich, dass ich dieses gewaltig tiefe Verlangen hatte. And it became so strong, it almost consumed me. Es wurde so stark, dass es mich fast verzehrte. That I really, really, really wanted to have the spirit of wisdom and revelation to know him better every day. Ich wollte unbedingt den Geist der Weisheit und Offenbarung haben, um ihn jeden Tag besser kennenzulernen. And it became this deep cry from my heart. In meinem Herzen wurde daraus ein tiefer Schrei. Lord, I need to get to know you so well. Herr, ich möchte dich so gut kennenlernen. Holy Spirit, keep revealing to me. Heiliger Geist, offenbare mir immer mehr. And you know, I've discovered so much on this journey. Ich habe auf dieser Reise so viel entdeckt. People kind of, they want to have everything from God, but they don't want to have any deep desires. Die Menschen wollen irgendwie alles von Gott haben, aber sie wollen kein tiefes Verlangen haben. But I realize this is actually against the very personality of the Holy Spirit. Doch ich erkannte, dass dies eigentlich gegen die Persönlichkeit des Heiligen Geistes selbst geht. The Holy Spirit knows every single secret of the heart of God. Der Heilige Geist kennt jedes einzelne Geheimnis im Herzen Gottes. Well, if he knows every single secret of the heart of God, wenn er also jedes einzelne Geheimnis des Herzens Gottes kennt, why doesn't he just give it to every single Christian? Warum teilt er es dann nicht einfach jedem einzelnen Christen mit? Isn't that a fair question? Ist das nicht eine berechtigte Frage? He knows, so he might as well give it to all of us. Er weiß es, also könnte er es genauso gut uns allen mitteilen. But you know, here's what I've learned about the Holy Spirit. Ich habe Folgendes über den Heiligen Geist gelernt. That there is something about his nature, his character. Er hat etwas an sich, an seinem Charakter. I think it was Yonki Cho who said. Ich glaube, es war Yonki Cho, der sagte. That he said the Holy Spirit is a gentleman. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Never will he force himself on anybody. Er drängt sich niemandem auf. And I've also learned this with him. So habe ich den Heiligen Geist auch kennengelernt. So people who don't have deep hunger and deep desire, they experience very little. Menschen, die keinen tiefen Hunger und kein tiefes Verlangen haben, erleben sehr wenig. But those who choose a true, sincere desire to know the deep secrets of the heart of God. Doch diejenigen, die sich für ein echtes, aufrichtiges Verlangen entscheiden, die tiefen Geheimnisse des Herzens Gottes zu kennen. Those are the ones whom the Holy Spirit will constantly give increased revelation. Das sind diejenigen, denen der Heilige Geist immer mehr Offenbarung schenkt. So, here's my question. Deshalb meine Frage. What is the one thing that you want from God more than anything else? Was wünschst du dir von Gott mehr als alles andere? Ask yourself this question. Frage dich selbst. And be very honest. Ask him to search your own heart and show you. Sei dabei ganz ehrlich. Bitte ihn, dein Herz zu erforschen und es dir zu zeigen. You know, is it more success? Willst du mehr Erfolg? Is it more victory? Willst du mehr Sieg? Is it more power when you pray? Willst du mehr Kraft, wenn du betest? Or is it to have deep revelation of who Jesus really is? Oder geht es darum, eine tiefe Offenbarung darüber zu bekommen, wer Jesus wirklich ist? See, the Holy Spirit will give you if you truly desire revelation, because he loves to do that. Schau, der Heilige Geist wird dir Offenbarung geben, wenn du es wirklich willst, denn er liebt es, das zu tun. He's the only one who can do that. Er ist der Einzige, der das tun kann. But there's no way he will ever force you to have the revelation. Aber er wird dich auf keinen Fall dazu zwingen, die Offenbarung zu bekommen. Once you understand that, sobald du das verstehst, it has to be a logical consequence, muss es eine logische Konsequenz sein, to constantly and always desire deeper and more revelation of the heart of God. Ständig und immer wieder nach tieferen und mehr Offenbarungen des Herzens Gottes zu dürsten. Can you imagine if every Christian in this world, stell dir vor, wenn jeder Christ auf dieser Welt, would truly have the full revelation of the greatness Jesus Christ, wirklich die volle Offenbarung der Größe Jesu Christi hätte, I believe it would transform the world. Ich glaube, es würde die Welt verändern. Because it's not your intellectual knowledge that will transform your life and the world around you. Denn es ist nicht dein intellektuelles Wissen, das dein Leben und die Welt um dich herum verändert. It is a deep revelation knowledge of who Jesus really is. Es ist ein tiefes, offenbartes Wissen darüber, wer Jesus wirklich ist. Knowing the Holy Spirit, so wie ich den Heiligen Geist kenne, he is desperate to reveal it, and yet he is waiting for you to desire it. Will er es unbedingt offenbaren, und doch wartet er darauf, dass du es begehrst. What a mystery this is. Welch ein Geheimnis ist das. So let's constantly cry out from our hearts. Lass uns also ständig von Herzen danach rufen, to have increased revelation of all the secrets of God. Mehr Offenbarung über alle Geheimnisse Gottes zu bekommen. And the greatest of all secrets of God is the person of Jesus Christ. Und das größte aller Geheimnisse Gottes ist die Person Jesu Christi. You know, I know this could sound wrong, so I'm saying it very carefully. Ich weiß, das könnte falsch klingen, deshalb sage ich es ganz vorsichtig. But this journey can always almost turn into a like healthy addiction. Diese Reise kann fast zu einer Art gesunde Sucht werden. The more you find out about Jesus, the more excited you get and the more you want to find out. Je mehr du über Jesus herausfindest, desto begeisterter wirst du und desto mehr willst du herausfinden. And then we will be a people that will be so focused on Jesus. Dann werden wir ein Volk sein, das sich so sehr auf Jesus konzentriert. And most of all, we will know him well. Dass wir ihn vor allem gut kennen. And then we can represent him well. Dann können wir ihn gut repräsentieren. Do you know, somebody said to me recently, kürzlich hat mich jemand gefragt, Reinhard, why are you so in love with Jesus? Reinhard, warum bist du so verliebt in Jesus? I guess because I get to know him better every day. Ich glaube, weil ich ihn jeden Tag besser kennenlerne. I cannot imagine a day without Jesus being my focus. Ich kann mir keinen Tag vorstellen, an dem ich mich nicht auf Jesus fokussiere. What a miserable day. Was für ein miserabler Tag. So the more you desire, the more the Holy Spirit will increase his revelation. Je mehr du dich also danach sehnst, desto mehr wird der Heilige Geist diese Offenbarung vergrößern. That's what the world needs. Das ist es, was die Welt braucht. See you tomorrow. Bis morgen.